Ich glaube, viele von Ihnen werden die eigenartige und nicht ohne weiteres vielleicht erklärbare Beobachtung gemacht haben, dass Kinder, die wir auf der Straße sehen, die wir in der HJ und BDM bei unseren großen Ausmärschen sehen, heute schon ganz andere Gesichter haben als die damals gleichaltrige Jugend in Jahren etwa 23, 24 und so weiter. Nicht nur, dass der Gesichtsausdruck ein anderer gewesen ist, dass die Augen heute stolzer leuchten, die Bewegung straffer, disziplinierter, rhythmischer sind. Ich behaupte, auch die Gesichtsform ist rassig sauberer geworden. Wir sehen viel mehr blonde junge Menschen. Ich glaube, nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage, die gesamte heranwachsende deutsche Generation ist rassig besser geworden. Vielleicht ist es schließlich doch kein Zufall zu verdanken, dass diese Jugend anders geworden ist. In 15 Jahren nationalsozialistischen Ringens haben die nationalsozialistischen Familien, deren Kreis ja mit der Bewegung immer größer wurde, das Rassenproblem kennengelernt. Die jungen Ehen sind immer mehr nach rassischen Sichtpunkten geschlossen worden und so wächst naturgemäß eine rassisch verbesserte Jugend heran.